herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München. Und unsere Sendung heißt heute Hoffnung und Begeisterung. Im Studio sind heute Sabine Heißner. Hallo, guten Abend. Und mein Name ist Jürgen Greiner und in der Technik werden wir von Felix Jakowitz begleitet. Ja, dann vielleicht ein paar Vorbemerkungen. Für etwas brennen und sich wünschen sind die verändernden Urkräfte in der Welt. Diese Kraft sucht sich von Zeit zu Zeit eine Form, um ihrem Wollen Ausdruck zu geben. Und deswegen können wir heute von der Gründung einer Themenpartei zum Grundeinkommen berichten und wir werden diesen Meilenstein im Spiegel des Ganzen und Größeren reflektieren. Was bringt eine Partei mit sich? Ist es das, was wir wollen oder benötigen? Was ist das Grundeinkommen in seiner Bedeutung und Funktion für die Menschheit? Welchen anderen Bewegungen ereignen sich aktuell? Ja, und an diesen Themen wollen wir Sie gerne heute teilhaben lassen. Naja, und dann kommen dann immer noch die Tipps und Hinweise zum Schluss mit unseren wahnsinnig netten Fragen nach Stift und Bleistift und Zettel natürlich. Empfehlung für Stift und Bleistift. Ja, genau. Aber die meisten Leute machen das ja gar nicht mehr. Wir sind ja manchmal doch noch ein bisschen altmodisch. Ich bin heute Abend hierher gefahren mit unserer U-Bahn-Linie 4. So. Und die ist natürlich knallvoll. Warum? Weil wir natürlich immer noch die Wiesen haben hier in dem wunderschönen Altweibersommerwetter. Es ist warm. Und ich habe gedacht, ich möchte alle Hörerinnen und Hörer eigentlich ein ganz klein wenig teilhaben lassen an dem Bier, was dort draußen getrunken wird. Und ich erhebe mal das Glas mit meinen beiden, genau, auch mit dem Felix, vielen Dank. Und ich stoße an auf Sie da draußen. Kling, kling, kling, nochmal kling. Und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend mit uns. Und der Jürgen sagt jetzt was an. Ja, und wenn Sie gerade auf dem Weg nach Hause sind, dann werden Sie sich vielleicht wünschen, dass Sie auch leere Straßen hätten. Und so heißt nämlich unser erster Titel von dem Interpreten Fortadelis. Der heißt Empty Streets at 3 a.m. Ja, am vergangenen Sonntag, den 25. September, haben sich ja eine Gruppe von Menschen getroffen, hier gegenüber im Eine-Welt-Haus in München, und haben den Vorgang einer Parteigründung durchgeführt. Ja. Du warst dort? Ja. Du warst eine dieser 70 Personen, die da dort waren? Ja, und ich war auch nur Gast. Du warst Gast. Es gab also zwei unterschiedliche Teilnehmenden bei dieser Veranstaltung. Ja. Und wir saßen auch schön hinten, die Gäste. Und die anderen, die sogenannten Gründungsmitglieder, das waren... Wie viele Leute waren das? 32 Menschen. Okay. 7 Frauen davon. Mhm. Und die saßen dann vorne. Und genau, und wir durften dann hinten sitzen, die Gäste. Das waren vielleicht genauso viele. Mhm. Mhm. Also ungefähr 70 Leute, noch ein paar von Medien waren auch noch dabei gewesen. Also ich habe eine Dame habe ich wahrgenommen von den Medien. Mhm. Und was ist denn das Besondere dieser Partei? Ein Themenpartei. Das heißt, sie steht nicht für eine politische Richtung, sondern steht für ein einziges Thema. Und das ist das Grundeinkommen. Ja. Und wie sie selbst sagt, wollen sie dieses Thema in den Bundestag einbringen im Sinne von Lobbyarbeit. Ja, genau, weil es halt, wie gesagt, nur um dieses eine Thema geht und dafür können sie sich dann auch sehr stark machen. Und das gesetzte Ziel war wahrscheinlich von Anfang an, also von den ersten Gedanken aus und wurde auch an dem Abend natürlich ausgesprochen, ist, so weit zu arbeiten, dass sie zur Bundestagswahl aufgestellt werden und eben mit auf den Stimmzetteln stehen werden als ein Themenpartei. Also Sie wollen in 12 Monaten genau. An der Bundestagswahl, Bundestagswahl, teilnehmen und in allen 16 Bundesländern vertreten sein mit einer Wahlliste, sodass Sie überall hinkommen. Sie werden also keine Direktkandidaten, glaube ich, haben, sondern Sie adressieren das Thema Zweitstimme, also letztendlich Anteil im Bundestag. Genau, das ist das ganz hochgesetzte, hehre Ziel, dass Sie auch bis zum Jahresende Bundesländervertretungen stehen haben. Das heißt, es muss irgendeine Gruppe sich bilden, die einen Vorsitzenden dabei hat, der dann gleichzeitig der Beisitzer ist in dem sogenannten Bundesvorstand dieser Partei. Sie nennt sich Bundesgrundeinkommen und sie Kurzform ist nämlich auch BGE. Man darf dann später nicht stolpern. Also aber das Bündnisgrundeinkommen als ein Zusammenschluss gedacht von verschiedenen Initiativen. Ja, auf jeden Fall. Die da noch entstehen sollen, dann die da sich zum Teil schon hinzugruppiert haben jetzt bei der Veranstaltung und da noch zahlreich dazukommen sollen. Genau, die kommissarischen Vorsitzenden dieser Bundesländer sind bereits gewählt worden. Das wird dann Ende des Jahres alles nochmal wahrscheinlich ganz anders von den Besetzungen her anders ausschauen. Also die kommissarischen, also die Landesvorsitzenden, also die kommissarischen sind dann jetzt in der Aufgabe, in ihrem Bundesland jetzt eine Wahl, begrifflich nicht sicher, in der Parteilandschaft, aber letztendlich eine Gruppe zusammenfinden, die dann eine Landeswahlliste aufstellt und entsprechend auch ein Gremium, einen Landesvorsitzenden und so weiter dann auch. Ja, so klar, genau, schon alles richtig, was du sagst. Das sind die Ländervertretungen dann, ne? Und die müssen ja auch, die müssen ja alles angemeldet werden. Das ist noch ein Riesenaufwand, was dort getätigt werden muss. Das ist ein ziemlich sportliches Programm, das Sie sich vorgenommen allerdings haben. Du hast ja auch im Anschluss an die Veranstaltung dann mit dem neuen oder dem erstmals gewählten ersten Vorsitzenden der Partei gesprochen, mit Ronald Joschka. Joschka, ja, genau. Und wollen wir uns mal das Interview anhören? Also der Ron ist er ist ja schon eine ganze Weile bei uns in der Initiative tätig und ist auch immer noch in der Piratenpartei. Das ist Ihnen auch sehr wichtig, dass Sie Menschen aufnehmen, die in einer anderen Partei sind. Also wenn du in eine Ländervertretung möchtest, dann darfst du gerne bei sonst irgendwem sein, plus eben beim BGE. Mhm. Genau, mit dem habe ich ein winzig kleines Interview geführt nach der 3-stündigen Sitzung. Mhm. Und da können wir... Dann hören wir es uns mal an, genau, was du da gerne reinhören gesprochen hast. Ich stehe jetzt hier mit dem heute gewählten ersten Vorsitzenden der neu gegründeten Partei. Herzlichen Glückwunsch, lieber Ronald Joschka. Ich habe einfach nur zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie finanziert ihr euch? Bis jetzt noch gar nicht. Wir sind ja noch gar nicht gegründet. Und wir können auch noch keine Spenden annehmen. Das muss jetzt alles noch geklärt werden. Wir müssen erstmal ein Konto eröffnen. Wir müssen erst zum Finanzamt, müssen eben halt erstmal uns dort eintragen. Jetzt müssen wir ein Team aufstellen, was sich mit Fundraising beschäftigt. Und wir werden die Kampagne starten, dass wir ab 1.1. dann Spenden sammeln werden. Das heißt, die nächste Parteiversammlung wird ja im März sein, dass ihr dann auf jeden Fall darüber Bescheid wisst, wer, wie und in welchen Höhen ihr die Finanzierung bekommen werdet. Das werden wir wahrscheinlich schon vorher haben. Das hatte mit dem Parteitag nichts zu tun. Also ich habe ja jetzt ja schon Zusagen, dass zwecks Spenden, das müssen wir jetzt nur organisieren, dass wir auch diese Spenden auch tatsächlich annehmen können. Ich habe gehört, dass ihr über die Landesverbände verschiedene Vorsitzende gewählt werden, irgendwann einmal, wenn es dann soweit ist. Das habe ich richtig verstanden, gell? Also die Landesverbände und die entsprechende Aufstellung zur Landesliste, die wollen wir bis Ende des Jahres fertig haben. Das ist unser ambitioniertes Ziel. Hier in Bayern soll das jetzt schon im Oktober stattfinden. Ob wir das hinkriegen, wissen wir noch nicht. Das hängt auch davon ab, ob wir jetzt einen geeigneten Raum dafür bekommen. Aber das ist eben halt der Plan für Ende des Jahres. Ihr habt ja das hehre Ziel, dass ihr in die Bundestagswahl einzieht und dass ihr dann auch gewählt werdet. Ihr habt gerade gesagt, ihr werdet die entsprechenden Mandatsträger suchen jetzt, ja, sodass das auch wirklich dann im September oder Oktober nächsten Jahres über die Bühne gehen kann. Was ich fragen wollte, wer kennt sich von euch außer dir im Bundesgeschehen eigentlich aus, sodass auch wirklich vermittelt werden kann, was dort geschehen könnte? Ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich jetzt mich im Bundesgeschehen auskenne. Wichtig ist, dass man sich beim Grundeinkommen auskennt und für dieses Thema brennt. Das ist das Wichtige und dass wir wirklich die Kandidaten haben, die eben halt dort eben Expertise haben, die sich beim Grundeinkommen auskennen, weil es ist ja nicht notwendig, dass ich jetzt eben halt bei dieser Partei, bei allen anderen Themen auskenne, die mit dem Grundeinkommen nicht verwandt sind, weil wir werden ja keine Partei sein, die jetzt über 50% der Stimmen bekommen wird. Die 5% sind schon ziemlich utopisch und wir werden auch nicht als neue Partei, wenn wir es über die 5% schaffen würden, gleich zur Koalitionsverhandlung eingeladen. Das ist eher unrealistisch und deshalb werden wir in die Opposition gehen und von dort aus eben halt fürs Grundeinkommen eben halt kämpfen und uns dort eben halt entsprechend mit den Mitteln dann auch engagieren. 2% ist schon ein sehr extrem ambitioniertes Ziel. Also da muss man immerhin 860.000 Leute haben, die sich dann eben halt fürs Grundeinkommen entscheiden und uns die Stimme schenken. Genau, es war ja euer erklärtes Ziel, dass ihr ordentlich viel Presse macht und auch entsprechend die Leute informieren könnt. Ja klar. Wir haben das jetzt ja schon gemacht und sonst wäre das heute auch nicht so erfolgreich gewesen, wenn wir nicht so viel eben halt Aufmerksamkeit erzeugt hätten. Genau. Und das geht jetzt ab heute eben halt weiter. Ja, so ein Unternehmen, so eine Initiative aufzugreifen, das braucht schon eine Menge Mut, muss ich schon sagen. Und auch Vertrauen in meine eigene Arbeit, die ich da tue, und auch in das Thema, was ich dort auf den Weg bringe. Und ich muss auch ins Vertrauen hineingeben, dass das letztendlich eine Resonanz findet dann im Außenfeld. Denn nur das Außenfeld, also die Bürger in unserem Land, können dann das, also dass man das, die können das dann unterstützen oder mittragen und das befördern, zu einem Erfolg bringen oder auch nicht. Und da, ja, das ist nicht gesagt, dass das alles gelingt so leicht. Da ist viel Kraft, viel Mut und auch viel Vertrauen, dass das gelingen mag, auch möglich, erforderlich. Naja, also ein Thema, ich vermute jetzt mal, wenn ich als Wählerin von einem Thema angesprochen werde, dass ich wählen darf mit einem Kreuzzahl, das ich dann mache, dass ich dann ganz bestimmt mich ein bisschen mehr einarbeiten werde. Also ich gehe jetzt einfach nur mal von mir aus, aber vorstellen könnte ich mir das von noch mehr Menschen. Bisher war das ja so, ich habe eine Anzahl von Parteien mit einem riesen Parteiprogramm. Ja, und dann habe ich das Kreuzzahl gemacht und dann, genau. Ja, man muss ja letztendlich dann zu einem Vielzahl von Themen, ich sage jetzt mal, Wirtschaft, Verteidigung, Außenpolitik, Soziales, Familienpolitik. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden lang Begriffe aufzählen. Muss man letztendlich ein Kreuz machen? Also das alles verdichten auf ein einziges Kreuz. Ich mache aber, genau. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr themenorientiert, entscheidungsorientierte Kreuze machen, sondern einfach werteorientiert. Wo fühle ich mich am meisten irgendwo verbunden von den Werten her? Bin ich eher so ein bisschen konservativ, familienorientiert oder bin ich mehr sozial orientiert oder vielleicht ökologisch orientiert? So Mainstream-mäßig werden auf Parteien geblickt und oder vielleicht bin ich mit gar keiner zufrieden. Dann schaue ich mir die Partei aus, die gerade am meisten Aufruhr verursacht oder die am meisten Aufruhr veranstaltet. Und da mache ich dann ein Kreuz, einfach so als Protest. Es sind also ganz verschiedene Elemente, die da hineinkommen, die zu dem Platz des Kreuzes auf der Liste dann führt. Ja, das hat ja alles auch Vor- und Nachteile. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Menschen Gesichter wählen. Und das, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da mit dieser neuen Partei dann eben auch solche Gesichter dann wählen. Das wäre mir dann einfach zu flach, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich bin ja eh jemand, die ganz gerne dieses BGE eingeführt haben möchte über einen sogenannten bundesweiten Volksentscheid, aber der ist einfach noch nicht durchführbar. Es gibt offensichtlich auf Bundesebene ein Gesetz, dass da irgendwie Schwierigkeiten sind, das jetzt einfach auf den Weg zu bringen. Ich kann euch leider nicht sagen, genau was das ist, weil ich nicht so viel Erfahrung darin habe, aber es ist so. Ja, und deswegen die Parteigründung auch. Die Partei möchte letztendlich diesen Volksentscheid umgehen, also ersetzen, dass die Leute quasi die Möglichkeit haben, für Grundeinkommen zu stimmen, was sie in einem Volksentscheid nicht haben, und dann darüber dieser Themenpartei letztendlich ihr Anliegen, ein Grundeinkommen für Deutschland eingeführt sehen zu wollen, Austrag verleihen können. Ja. Das ist eigentlich die ganze Idee dabei. Genau. Es ist natürlich die Frage, ob so ein Weg, das heißt, dass man das Ideal oder den Wunsch nach einem Volksentscheid durch eine Partei ersetzen kann, weil das ja ganz anderen Kräften, Mächten und Prozessen unterliegt. Das ist was ganz anderes natürlich. Und da wird auch viel drin aufgerieben. Das sind ganz andere Regularien erforderlich. Gremien arbeiten mehr. Das hängt viel mehr an Personen, nicht an Themen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen von jetzt auf gleich umschalten können. Also ein Themenpartei, ja, aber was denn auch noch in diesem Thema drinsteckt, das muss ja auch vermittelt werden. Da wird wahrscheinlich diese Partei gar keine Zeit haben, das zu machen innerhalb von 12 Monaten, jetzt bis zu diesem Bundestag. Naja, ich wünsche mir ja immer, dass die Leute dann, die jetzt dafür brennen und das auf den Weg bringen, dass ihnen so wahnsinnig viel einfällt, dass die Themen auch gut und schnell angesprochen werden und die Resonanz darauf einfach so großartig ist, wie sie sich das eben an ihrem Gründungstag vorgestellt haben. Auf der anderen Seite ist es ja so, Mensch denkt. Und ja, ich hoffe, ich wünsche mir eigentlich, dass wir dann alle wunderbar drüber nachdenken. Bevor wir das Gespräch hier weiterführen, das werden wir noch weiterentwickeln, hören wir vielleicht erstmal wieder Musik. Und jetzt haben wir den Titel Quietly Concerned von der Gruppe, nein, es ist genau umgekehrt, All You Need Know von Quietly Concerned. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth, a wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, and it's getting old. all you do is all routine. A careful schedule meant to clean your heart of anything that might disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head, you know you might as well be dead. But once you find the good, you'll learn to take the bad when it's your turn. Ja, Sie hören hier eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen und wir haben uns jetzt gerade ein wenig mit dem Thema der Parteigründung am vergangenen Sonntag beschäftigt. Und was mir noch wichtig in den Sinn dabei auch kommt, im ganzen Zusammenhang ist, das Grundeinkommen ist eigentlich eine Idee, die alle Menschen einen kann, soll, zum Beitragen zu einem Gelingen von einem Grundeinkommen und auch an einem Teilhaben von an einem Grundeinkommen. Und zwar alle. Das ist eigentlich die große, besondere Kraft des Grundeinkommens, das auch diesen Impuls gibt für eine Wandelung, für eine Weiterentwicklung der Kultur, des Miteinanders, der Kultur, unserer gesamten gesellschaftlichen Kultur. Und wenn ich auf der anderen Seite schaue, der Begriff Partei kommt, wie uns Jochen sagte, von dem lateinischen Begriff pars. Und pars bedeutet Teil. Also da haben wir nichts Ganzes, da haben wir einen Teil. Und da kommt für mich der Gedanke einfach auf, ist Partei eine Form, die zu dem Grundeinkommen als Idee passend ist, um den auszudrücken, um den zu verkörpern? Oder ist das etwas, was vielleicht dagegen steht? Und ist dieser Weg, den Umweg zu machen, nur weil wir den Volksentscheid nicht haben, vergleichbar mit der Schweiz, dass wir deswegen eben einen Umweg nehmen und ein Konstrukt in unserer Politik aufgreifen, der dafür ja eigentlich gar nicht gedacht wäre? Ich glaube, der Ron hat mal gesagt, dass er eine Lücke gefunden hat in den Gesetzen und dadurch eben auch begeistert war, dass er eine Partei dann gründen könnte. Und das hat er ja auch gemacht. Mhm. Also er mit seinen Mitstreitern hat wochenlang mit vielen, vielen Initiativen in Deutschland gesprochen und hat eben daraus seine Gründer nannten sie das, am Sonntag da gehabt. Was mir aufgefallen ist, was ich immer gut finde, ist, diese Initiative mit dieser Partei hat es geschafft, in mir etwas als so ein kleines Licht aufleuchten zu lassen, wie, was ist das eigentlich? Wie kann ich denn Partei eigentlich verändern? Wie kann ich sie denn so in das bedingungslose Grundeinkommen hineindenken, dass wir wirklich alle damit zufrieden sein können. Denn du hast es ja schon gesagt, das Grundeinkommen ist wirklich von mir für alle und alle für mich. Und da möchte ich auch gar nicht weggehen von diesem Ideal, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es ist einfach ein tierisch langer Prozess, bis das wirklich jeder begriffen hat. Und ich glaube auch nicht, dass wir das heute begreifen. Also durchgängig, sage ich jetzt mal, begreifen. Das ist wirklich ein langer Weg und den möchte ich gerne gehen. Ich will gar nicht so schnell im nächsten Jahr so quasi ein Kreuzerl bekommen. Das Grundeinkommen ist ja auch ein großes Konstrukt, bei dem ja auch viele Fragen offen sind. Zum Beispiel auch die Frage, wie gestalte ich die Finanzierung für ein Grundeinkommen in der Gesellschaft? Gibt es da Ansätze bei der Partei oder gibt es da Ansätze, die sich inhaltlich programmatisch damit auseinanderzusetzen bis zur Bundestagswahl? Also vom Vorstand ist das nicht vorgesehen, das wird eher an die Landesverbände weitergegeben, dass die sich damit auseinandersetzen, weil vielleicht O-Ton eh schon in den ganzen Initiativen in Deutschland über dieses Grundeinkommen diskutiert wird. Und du hast gerade die Finanzen angesprochen. Mhm. Finanzierungsmodelle gibt es, glaube ich, inzwischen unendlich viele. Ja. Es gibt ja auch noch andere Fragen Und es gibt ja immer wieder verschiedene Modelle. Die einen sagen, Kinder ein Viertel aller Schweiz. Die Petitionsantrag von Susanne Wiest sagte halber Grundeinkommensbetrag. Ich persönlich sage ganzer. Und dafür gibt es auch immer unterschiedliche Begründungen dafür. Und die letztendlich mal zu diskutieren und sich mit denen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch, sind wichtige Wege, um dann in und zu einem Grundeinkommen zu kommen. Und wäre das nicht auch Aufgabe und Inhalt dann dieser Partei? Unbedingt, weil sonst weiß doch niemand, was er wirklich wählen, was er dann wählt. Also es wäre wirklich gut, wenn diese Landesverbände etwas auf den Weg bringen, in dem jeder Bürger daran teilnehmen kann, was ist denn das Grundeinkommen? Weil es alle Lebensbereiche wirklich beansprucht sogar. Ja. Weil wir müssen es erst mal denken. Und dann geht natürlich ganz klar. Und das, die Finanzierung mit dieser Kindergeschichte, das finde ich eigentlich unsäglich. Ja, also das ist genauso ein Mensch wie jeder andere. Da muss ich jetzt nicht irgendwie was streichen. Und wenn du sagst, du möchtest da gerne das gesamte Grundeinkommen für Kinder haben, wie für einen Erwachsenen, alles gut für mich. Ja, weil ich zum Beispiel sehe, dass die ganzen, die für Kinder tätig sind, und das gilt jetzt nicht nur für Kinder, das kann man auch für andere Gruppen in unserer Gesellschaft mitdenken, dass die ja genauso dann ein entsprechendes Einkommen für ihre Leistung bekommen sollen. Und das heißt letztendlich, dass die Kinder auch entsprechend andere Aufwendungen haben als heute. Und heute bekommen die Vergünstigung an vielen Stellen, die dann wegfallen könnten und dann irgendwie ganz anders solidarisch getragen würden. Also die Modelle könnten sich komplett verändern, sodass zum Beispiel Kindererziehung in den Kindern, die Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten zum Beispiel andere finanzielle Spielräume hätten, weil die Beiträge auch anders ausfallen könnten, weil ein volles Grundeinkommen für ein Kind da wäre. Das sind so für mich Gedanken. Ja, wie Sie hören, sind wir beide auch hier gerade am Arbeiten. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass Sie ganz viel in der nächsten Zeit vom Grundeinkommen erfahren dürfen. Entweder über uns, hören Sie sich unsere Sendungen an, Sie können unsere Website gehen. Sie können schlichtweg googeln und es gibt inzwischen so wahnsinnig viele Themen, die unter dem Begriff BGE abgehandelt werden, dass Sie sich wirklich informieren können. Das hilft uns allen. Und vieles mit und zum Verständnis mit dem Grundeinkommen hat mit Empathie zu tun. Oh ja. Und da passt natürlich wunderbar unser nächster Titel dazu. Der heißt The Burden of Empathy von Kai Engel. Thank you. Hoffnung und Begeisterung heißt die Sendung heute. Und wir haben uns bisher mit dem Thema der Parteigründung beschäftigt. Und ja, Jürgen. Partei ist für mich so die Kraft, der Wille, die Welt zu verändern. Macht. Dabei spielt Macht, Ungeduld, Angst eine Rolle. Und es hat manchmal etwas eher von etwas Umwälzen. Im Extremfall hat es mit Revolutionen zu tun. Es sind eher die Kräfte, die in die Richtung gehen. Und da ist die Frage, ob man nicht mit Gedanken die Welt weiterentwickeln möchte und sich dafür begeistern lässt. Dass man also aus einer Erkenntnis heraus, auch aus einer Demut, evolutionär, also mit dem Einklang mit dem, wie die Entwicklungen in einer Gesellschaft, in einer Welt laufen, diese Dinge bekleidet und hineingibt und dann natürlich auch Vertrauen hat, dass sich ja, die Dinge in bestimmte Richtungen entwickeln. Das sind ja lange Geschichten, die eine Partei, Parteien haben, die Entwicklung der Parteien. Das ist ja auch erst, glaube ich, wenn ich so richtig informiert bin, mit der Industrialisierung gekommen. Irgendwie so, in dem Dreh. Ja, also der Jochen wüsste das jetzt wieder. Schöne Grüße an ihn. Ja. Jetzt bin ich natürlich hängig auf dem Schlauch, tut mir leid. Aber zum Beispiel die SPD ist ja, glaube ich, 125 Jahre. Ja, genau, war Jahre, schon richtig, ne? Sowas um den ja, der Felix, dann, der schaut jetzt ja, auch, der kann es nicht helfen. Ja. Aber die hatten ein Jubiläum gehabt und das sind über 100 Jahre alt und das geht ja eigentlich die Bismarck-Zeiten hinein. Ja, genau. Die Bewegungen dann. Da haben sie auch die politischen Systeme auch erst gebildet, als die Monarchien, als die totalitären Systeme in repräsentative Monarchien erstmal gewandelt wurden. Der Jochen hat uns ja auch erzählt, wie das bei der Gründung der Grünen gewesen ist. Diese Aufbruchsstimmung, die da ganz am Anfang gewesen ist, die hatte diesen wunderbaren Untergrund, dass ganz viele Menschen hinter dieser Idee, die die Grünen in den Bundestag hineinbringen wollten, gestanden sind. Und dass diese Masse von Mensch das vorwärts getrieben hat. Das ist jetzt nicht so ganz der Fall bei der BGE. Bei den Grünen ist meine Beobachtung, mein Verständnis so, dass eigentlich es diese ganzen ökologischen, breiten gesellschaftlichen Bewegungen, das ist eigentlich ganz richtig, die sich mit dem Thema Anti-Atomkraft und Gorleben und Wackersdorf und so weiter beschäftigt haben und dort sich engagiert haben, dass aus einer dieser breiten Haltung und der breiten Wertespektrum des Ökologischen heraus eine Partei geformt hat. Also die hat eine große, breite Basis gehabt und die hieß ja nicht ohne Grund Grün-Alternative Liste, weil sie einfach aus vielen Initiativen heraus sich geformt hat und erst über die Jahre, Jahrzehnte hat sich daraus dann eine doch schon jetzt traditionellere Partei geformt. Das ist einfach ein sehr langer Prozess. Aber das Grundeinkommen. Aber da ist ein sehr basisorientierter, starker Aspekt vorhanden. Und das Grundeinkommen als solches ist für mich im Grunde genommen die Basis. Und auch, ich sage jetzt mal, die Richtschnur, an der ich mich orientiere. Es ist, ja? Mhm. Magst du es zu Ende? So wird die. Es ist nicht ein Konstrukt, das drüber mir steht. Also eine Partei steht für mich über mir irgendwie. Die regelt ganz viel für mich. Das ist auch in Ordnung. Wir brauchen ja diese Strukturen. Wir brauchen ja auch eine Regel für ein riesiges Land mit 82 Millionen Einwohnern. Wir haben ja nicht nur 8.000, wir haben 82 Millionen. Das ist schon notwendig, unbedingt. Ja. Ja, es ist wirklich auch die Frage, wie kann man Hoffnung und Begeisterung aufrechterhalten, ohne konkrete Instrumentarien in der Hand zu haben? Wir haben keinen Volksentscheid, okay. Wie können wir das anders von in unserer Gesellschaft entwickeln, sodass wir gemeinschaftlich letztendlich dieses Grundeinkommen haben wollen. Genau, du hast vorhin nur vom Denken gesprochen. Also ich finde, wir brauchen schon auch Aktionen. Ja. Weißt du, dass die Menschen wirklich zu dir kommen oder zu mir oder zu sonst irgendwo? Menschen, die wirklich mit dem BGE sich auseinandergesetzt haben und mit ihnen diskutieren. Deswegen fand ich ja auch diese Schweizer Initiative im letzten halben Jahr vor dieser Volksabstimmung sehr interessant. Es gab extrem viele TV-Duelle, Radio-Interviews. Sie haben alles Mögliche. Sie haben einen Boxring in irgendein Theater mal gestellt. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber ist es auch eine Form der Zusammenkunft, eine Form der Debatte gewesen, was ich sehr schätze. Debatten schätze ich zum Beispiel sehr. Und ja, ich glaube, dann sind wir ganz schnell dabei. Ich würde auch noch gerne was anderes dazufügen. Ich habe oder ich lese gerade ein Buch, das heißt das Prinzip Megatrends von Matthias Horks, ein Zukunftsforscher in Deutschland. Und der hat so die Merkmale von Megatrends so formuliert. Und die hießen, dass es sozusagen eine Verbindung, eine lange Historie hat, ein Megatrend. Und da sehe ich zum Beispiel, das Grundeinkommen hat ja, letztendlich war das Grundeinkommen da, bevor die Menschheit da war. Denn die Natur, die Erde, der Globus hat immer die Wesen, die auf ihm gelebt haben, ernährt, erhalten, gefördert und ihnen Leben ermöglicht. Dann das andere Thema ist, dass solche Entwicklungen unaufhaltsam sind. Und auch es gibt, auch wenn es manchmal Schleifen gibt, bei denen Rückwärtsentwicklungen sind, bei denen das sich aufhält. Und das nächste Kriterium ist, dass es ein sehr langsames Wachstum zeigt. Ungefähr beschreibt es von 1% pro Jahr, dass es einen Zuwachs hat. Und ich denke, das lässt sich durchaus beim Grundeinkommen beobachten. Wie zum Beispiel man es auch sieht bei dem Thema der Beteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft. Auch das ist ein langsames, aber stetig entwickelndes Thema. Und das vierte Kriterium ist global. Das heißt, diese Themen, auch die Frauenbeteiligung, ist etwas, was wir überall in der Welt beobachten können. Und das ist auch was Besonderes beim Grundeinkommen. Dieses Phänomen, klar, regional unterschiedlich, aber ist keines, das jetzt in Europa oder sowas verankert wäre, sondern diese Diskussion ist überall irgendwo mehr oder weniger stark vorhanden und sie nimmt überall eigentlich stetig zu. Ja, genau. Und das macht das deswegen, dieses Thema des Grundeinkommens hat eine eigene Kraft, sich zu verwirklichen. Und bevor wir jetzt weiter drüber nachdenken. Ich habe noch schnell was. Das sucht sich wirklich seinen Weg, du hast recht. Ja, dieses Grundeinkommen sucht sich seinen Weg und es findet seinen Weg. Und da gibt es noch mehr Indizien dafür. Lass uns vielleicht einfach mal die Musik hören. Und jetzt hören wir High Mars, das ist der Interpret, und das heißt Dub in England. Thank you. Wir gehen jetzt mal weiter mit den Megatrends. Und Hoffnung und Begeisterung findet natürlich nicht nur in München statt, sondern überall auf der Welt. Und ich habe nämlich eine Nachricht bekommen aus Ungarn, dass dort am Sonntag auch etwas stattgefunden hat, was sie selber nur als Zusammenschluss bezeichnen. Vielleicht wissen das einige, ich bin international auch unterwegs und vom Grundeinkommen gibt es unterschiedliche, meist eben, damit wir uns alle unterhalten können, englischsprachige Zusammenschlüsse. Da gibt es eines, das heißt UBIE, United Basic Income Europe. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es verschiedene Länder, selbstverständlich. Und es gibt einige Menschen, die sich eben auf die Fahne geschrieben haben, es europaweit an die Menschen heranzutragen. So. Und in Ungarn war jetzt Folgendes: Um ein bisschen effektiver arbeiten zu können, haben sich die Ungarn, jetzt muss ich mal schnell nachschauen, die Österreicher und die Slowenen zusammengeschlossen, um, wie nennen sie es selber, jetzt muss ich nachschauen, so quasi die Verbreitung der Idee des Grundeinkommens in diesen Ländern, wie nennt man das, zusammenfassend oder zu koordinieren und zu stärken auch, genau, weil ja auch die Sprache, also die Slowenisch und das Ungarisch, okay, die sind sich gar nicht ähnlich, aber sie sind trotzdem irgendwie sehr verbunden. Geschichte. Genau, sie haben ja eine gemeinsame Geschichte, genau, ganz richtig. Und das verbindet sie auf eine andere Weise, als ich mich mit den Ungarn zum Beispiel verbinden würde. Und das hat jetzt diese Gründer, sage ich mal, bewogen, diesen Zusammenschluss jetzt auf den Weg zu bringen. Sie werden sich, wie das bei uns überall üblich ist und wie das auch in jedem Verein üblich ist, mehrere Male treffen. Und haben dann jeweils ein bestimmtes Thema für diese Treffen. Das ist ein Beispiel. Um vereint gestärkt zu sein, um sich in dem Vereintsein gestärkter hervorzugehen, zu agieren, zu wirken. Genau, und das ist alles ohne Partei. Und dieses UBIE ist ja auch eine ganz starke Angelegenheit. Die treffen sich inzwischen zweimal im Jahr in einem europäischen Land und diskutieren eben für 3 Tage das Grundeinkommen. Und was dabei herauskommt, das wird dann in die einzelnen Länder getragen. Da können wir gerne hier ein bisschen öfter drüber berichten, damit Sie auch sehen, dass wir hier nicht in Deutschland ganz alleine damit stehen mit der Idee, sondern dass es wirklich europaweit auf jeden Fall transportiert ist. Es ist inzwischen in Kanada angekommen, in Finnland wird jetzt was auf den Weg gebracht. Die Holländer haben auch was auf den Weg gebracht. Es ist alles noch nicht ganz, ja, es wird alles probiert. Es ist noch ganz, ganz, ganz zarte Gedankenpflänzchen. Und mit denen ist auch achtsam und behutsam umzugehen, denn wenn man über frische, junge Pflanzen tritt, dann kann man sie auch schnell brechen, dann geht nichts mehr. Wenn sie eine gewisse Stabilität haben, dann haben sie auch eine gewisse Robustheit. Aber da komme ich wieder zum Megatrend zurück. Auch wenn die Pflänzchen vielleicht noch zart erscheinen, so sind sie, wenn sie wirklich Megatrends sind, und dafür spricht für mich einiges, dann ist das Grundeinkommen auch, hat eine Unverwüstlichkeit, eine Robustheit drin. Und auch wenn, das gibt ja auch Sorgen, dass so eine Parteigründung, wenn das dann keinen Erfolg hat in Deutschland, wenn das glücklos verlaufen sollte, dass dadurch vielleicht die Grundeinkommensidee oder Bewegung dadurch Nachteil oder Schaden erfahren könnte. Und ja, da darf man dann auch einfach auf das Grundprinzip von Megatrends vertrauen, denn mag vielleicht ein kleiner Rückschritt sein, aber das wird die Idee nicht aufhalten können. Die Idee ist viel größer und stärker, als dass das von irgendwelchen Konstrukten zerdrückt werden könnte. Das ist das, worauf ich vertraue und wo ich auch sehe, dass das so funktionieren könnte. Jetzt komme ich mal auf ein ganz anderes Thema. Mir fällt gerade, wo du das so sagst, ein, wir spielen zusammen das Grundeinkommen. Dann lerne ich es vielleicht ganz, oder ich kann mich dann vielleicht ein bisschen besser hineinversetzen, wenn ich nicht auf irgendwelche Diskussionsrunden gehen mag oder debattieren mag. Es gibt ein Gesellschaftsspiel inzwischen für das Grundeinkommen, das heißt einfach nur das Gesellschaftsspiel. finden Sie auch im Internet überall. Es ist ein wunderbares Spiel für bis zu 6 Menschen und Sie können so lange spielen, wie Sie möchten. Und Sie haben dann ganz, ganz bestimmt begriffen, was das BGE bedeuten wird, wenn wir es dann mal eingeführt haben. Und ob eine Idee gut ist, kann man daran sehen, dass der Einzelne davon sich darin wohlfühlen würde, dass eine Gruppe, eine Gemeinschaft das für sich annehmen kann, dass es aus einer gedanklichen Auseinandersetzung auch stimmig und sinnvoll erscheint und dass es insgesamt zu einem System, zu einer Entwicklung, die vorhanden ist, auch passt. Und diese Potenziale auf all diese Anforderungen, ja, positiv beschieden zu werden, dem positiv attestiert zu werden, das spreche ich dem Grundeinkommen zu. Ja, sonst würden wir hier doch gar nicht stehen. Also ich meine, ich brenne wirklich für das Grundeinkommen, weil ich einfach an mir spüre, was es mit mir in den letzten Jahren, solange ich zum Beispiel hier das Radio mache, es trägt mich irgendwo anders hin. Das Ziel ist einfach nur, das wirklich in Deutschland einzuführen. Das ist so dieses, ich sage jetzt mal übergeordnete Ziel, aber was macht es denn wirklich mit mir? Und ich merke, dass ich anders denke. Also, ja. Und wir lassen Sie daran teilhaben, mit dem, dass wir hier diese Radiosendung machen, um ja, diese Gedanken in die Welt zu bringen und das weiterzuentwickeln und auch mehr Menschen dafür zu begeistern. Und darüber dann das Erkenntnis und Entwicklung stattfindet, das Ganze evolutionär. Wir möchten Sie einfach einladen, dass Sie uns ab und zu mal doch eine kleine Rückmeldung geben. Die Adresse sagen wir Ihnen nachher. Genau. Und das heißt, jetzt können Sie schon Papier und Bleistift vielleicht oder sonst irgendwas bereitlegen. Wir sind schon eigentlich so Richtung am Ende des inhaltlichen Teils. Jetzt kommt erstmal Musik von Jeff Music, Emotional. Und danach kommen unsere Tipps, Hinweise und Termine. So, jetzt haben wir wieder ein paar Hinweise, Tipps und Termine zum Thema Grundeinkommen. Und das erste ist das 75. BGE-Café. Das findet statt am kommenden Samstag, den 1. Oktober, von 13 Uhr bis 15 Uhr. Und die Adresse hat sich wohl etwas verändert. Das ist das Nachbarhaus in der Müllerstraße 48 und das Lokal heißt Zip as Joe. So habe ich es zumindest mal bei uns auf dem Internet gelesen. Genau, weil man da auch was Wunderbares an der Bar trinken kann. Das Treffen der Paradigmenwandelgruppe ist am Mittwoch, den 5. Oktober von 19:30 bis 22 Uhr wie üblich in der Nikolaistraße 17. Und die Gruppe BGE4U trifft sich am dritten Donnerstag des Monats, und zwar diesmal im Oktober, am 20. Oktober von 19:30 Uhr bis 22 Uhr im Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Straße Nummer 80. Das ist das Rückgebäude dann, und den Raum, den können Sie dann im Aushang im Glaskasten beim Eingang entnehmen. Auf unserer Website www.grundeinkommen-münchen.de finden Sie weitere Hinweise und Informationen sowie diese Sendung und vergangene Sendungen zum Nachhören. Ja, im Hintergrund hören Sie unseren letzten Titel, und der ist von Miguel Bo aus Spanien und heißt Paisaje Artificial. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Redaktion Jürgen Greiner, Jochen Balzer und Sabine Heißner. Und in der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen an die E-Mail-Adresse radio@bgemünchen, alles kleingeschrieben in einem Wort.de. Und die Wiederholung der Sendung auf Lora können Sie hören am kommenden Mittwoch, den 5. Oktober von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Unser nächster Termin ist der 26.10.2016. Und jetzt hören Sie um 20 Uhr auf Lora München eine Sendung des Bündnisses gegen Rassismus und Krieg. Und es beschäftigt sich mit dem Thema Zensur in München. Eine Stadt verbietet Veranstaltungen mit Abi Melzer im Eine-Welt-Haus und mit dem Thema die Großdemonstration, die Waffen nieder, am 8. Oktober in Berlin. Und tschüss. Tschüss, schönen Abend.